Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Vielleicht kommen noch ein paar Leute dazu. Ansonsten würde ich sagen, wir fangen einfach an mit dem letzten Programmpunkt des Abends. Und zwar wird es einen Film geben, geradezu heraus, Irmtraut Morgner in Chemnitz. Und wir freuen uns, dass die Regisseurin in persona da ist, Beate Kunert. Ich kenne das ja schon so lange aus irgendwelchen Chemnitzer Kultursachen, die Franco, Begehung und vor allem eben auch Filmwerkstatt. Und vielleicht möchtest du dich vorstellen, was du jetzt so machst, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Ja, kann ich gerne machen. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ist ein Ort, den ich ja eigentlich noch nicht kenne, obwohl ich mein Leben lang in Chemnitz gelebt habe. Oder viele, die letzten Jahre nicht mehr so. Genau, ich habe in der Chemnitzer Filmwerkstatt im Clubkino in Sigmar das Filmemachen gelernt. Learning by doing war die Devise meines Lebens, ist die Devise meines Lebens. Also ich war nicht an der Filmhochschule. Ich mache Filme einfach so, wie ich denke, die müssen sein. Und genau, hatte viele Leute, einige Freunde, die mir sozusagen geholfen haben. Jetzt klingt es doch besser, ne? Irgendwie denke ich. Okay. Genau, also ich habe das Filmemachen selber mir beigebracht und hatte ein paar Freunde, die mir geholfen haben in der Filmwerkstatt. Ich weiß nicht, wer von euch, ich sage einfach mal von euch und ihr und du, wer die Filmwerkstatt kennt, da kann man also, wie gesagt, hingehen und über verschiedene Workshops oder mit einer eigenen Idee kann man da einfach Filme machen und sozusagen einen eigenen Weg finden oder ein eigenes Ausdrucksmittel, wenn man Filme machen will, in allen Bereichen. Und ich habe viele Jahre dort als Medienpädagogin gearbeitet, habe dann irgendwann eine Kneipe gemacht auf dem Sonnenberg, das ist die Franco, mit einem Freund zusammen. Habe dann irgendwann angefangen, längere Filme zu machen. Der Irmtraut Morgner Film ist 2008 fertiggestellt. Ich glaube, die Ursel Schmitz, die sitzt dort, mit ihr habe ich den Film gemeinsam gemacht. Ich glaube, wir haben anderthalb, zwei Jahre daran gedreht. Das ist mein erster langer Dokumentarfilm gewesen. Bis dahin habe ich kurze Filme gemacht, Kurzfilme. Und mittlerweile, ich glaube, ich habe jetzt gerade meinen fünften langen Dokumentarfilm fertiggestellt. Und zwar, ich weiß nicht, wer Stefan Heim kennt, aber ich hoffe, da gibt es den einen oder anderen. Stefan Heim ist in Chemnitz geboren und ein sehr bedeutender Schriftsteller geworden. Er ist vor 20 Jahren gestorben und seine Frau, die Inge Heim, hat die Arbeitsbibliothek von Stefan und Inge Heim Chemnitz überreicht. Und Chemnitz hat im Tietz die Arbeitsbibliothek für Forschungszwecke ausgestellt. Im Oktober gab es die Eröffnung und ich hatte das Glück, die Sortierung der Bücher zu dokumentieren und habe einen Film über Stefan Heim gemacht, aus der Perspektive von Inge Heim. Inge Heim, selber Dramaturgin bei der DEFA gewesen, hat natürlich auch einen großen Einfluss auf das Werk ihres Mannes gehabt. Und das dokumentiert der Film, der dann im September seine Premiere im Clubkino feiern wird. Okay. Genau. Aber jetzt zurück. Ja, du hast es sehr ausführlich gemacht. Ich weiß so, wie, frage ich es, wann er rauskommt, du beantwortest. Sehr gut. schön, ja, im September, sagst du. Genau. Okay. Richtig. Ja. Genau, Chemnitzer Schriftsteller, Chemnitzer Schriftstellerin, genau, Irmtraut Morgner. Ich weiß nicht, die meisten, also viele Leute, denke ich, werden sie hier kennen, aber vielleicht reden wir trotzdem nochmal über sie. Hätte sie ihren 88. Geburtstag jetzt gehabt, also 1933 geboren, wenn ich das vorhin richtig ausgerechnet habe. Ihr bekanntestes Werk ist wahrscheinlich die Trovadora Beatrice Trilogie, also jetzt ohne da in die ganzen Feinheiten einzusteigen. sehr empfehlenswert. Ich habe teilweise Sachen von ihr gelesen und vielleicht magst du kurz sie vorstellen. Du hast dich da ja intensiv mit ihr beschäftigt. Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt damals sehr intensiv beschäftigt, wie gesagt 2008. Ich habe Irmtraut Morgner gelesen, ich habe auch die Beatrix damals angefangen zu lesen und ich habe es nicht verstanden. Und für mich ist immer wichtig, ich muss irgendwie einen Zugang zu einem Werk finden und also ich versuche sozusagen das Werk zu verstehen und ich habe es aber in dem Moment nicht verstanden. Es war mir zu verschachtelt, zu verschiedene Charaktere und wenn man dann das Buch auch nicht hintereinander wegliest, sondern immer mal mit ein bisschen Abstand, fand ich sehr, sehr schwer zu verstehen, was es eigentlich ist. Und dann habe ich, manchmal hilft es mir sozusagen ein Werk zu verstehen, wenn ich eine Biografie von einer Person kenne. Und es gab die Möglichkeit mit dem Frauenzentrum Lila Villa einfach einen Film zu machen, der ihre Biografie erzählt, also der sozusagen ihre Herkunft oder ihre literarischen Anfänge sozusagen erzählt. Und das hat mich interessiert zu diesem Zeitpunkt dann und daraus ist dieser Film auch entstanden. Der zeigt jetzt nicht das gesamte Leben. Irmtraut Morgner ist ja dann doch relativ zeitig, ich glaube 18 oder 19, so genau kann ich das jetzt nicht mehr sagen. Mit jungen Jahren ist sie dann nach Leipzig gegangen, hat dort studiert. Sie ist Tochter eines Lokführers und einer Hausfrau, was ich sehr spannend fand, herauszufinden, also wie man mit so einem Background solche Bücher schreibt. Und das fand ich echt spannend. Sie hat also dann Literatur studiert und ist dann später nach Berlin gegangen und hat versucht, ihre Themen, ihre Situation, die sie hatte, umzusetzen. Und eines, was ich daraus also so als witzige Anekdote irgendwie fand, ist, Irmtraut Morgner schreibt so eine Art Montageroman. Also man hat immer wieder kleinere Sachen und manchmal liest sich ein bisschen wie eine Zeitungsnotiz. Da kommt hier ein Thema auf, dann kommt da wieder ein Thema auf und dann wieder da. Und irgendwie habe ich mal von ihr irgendwie was gelesen, wo sie sagte, naja, ich habe einen Sohn, ich habe einen Mann, ich habe meine Arbeit, Haushalt. Also Frauen haben da gar keine Zeit, lange Geschichten zu schreiben. Deswegen hat sie immer so kurze Episoden gemacht, die man dann natürlich auch Stück für Stück lesen kann. Mhm. Aber natürlich war ihre Bemühung sozusagen, eine gesamte Geschichte zu erzählen mit diesen Romanen. Genau. Ja, genau, also die Romane, diese waren für uns tatsächlich auch so der Anlass zu sagen, das ist eine feministische Utopistin oder eine, also es klingt Utopistin, klingt furchtbar, aber quasi tatsächlich auch aus diesen, ich habe nur Amanda gelesen, also quasi so voll in die Mitte rein, aber quasi auch diese Blocksberg-Motive und deswegen haben wir gedacht, Irmtraut Morgner ist sehr spannend. Wir haben übrigens auch morgen noch eine Performance am Abend von der Gruppe Entrüstet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da wird es nochmal um die Werke von ihr gehen, auf eine andere Art und Weise. Ja, vielleicht magst du nochmal kurz was dazu sagen, also wie der Film in Kooperation mit der Lila Villa entstanden ist. Oder was auch die Lila Villa ist. Ich denke, das wissen gar nicht alle hier. Okay, das Frauenkulturzentrum, Frauenzentrum in Chemnitz. Kulturzentrum ist es, heißt es wohl nicht, aber die machen sehr viel Kultur. Anlaufpunkt für Frauen, aber auch für Männer mit feministischen Ideen, sag ich mal. Also eigentlich für alle, ne, die sich der Sache annehmen wollen. Und es gibt eine Irmtraut Morgner Tafelrunde. Irmtraut Morgner hat sozusagen immer zelebriert, mit Frauen gemeinsam am Tisch über die Utopien zu reden. Und das hat die Lila Villa irgendwie übernommen, hat eine Irmtraut Morgner Tafelrunde. Ich weiß gar nicht, Ursel, vor wie vielen Jahren habt ihr damit angefangen? Vor 13 Jahren, genau. Also da, als wir den Film gemacht haben, genau. Da ging die Tafelrunden los, wo man sich alle halben Jahre hingesetzt hat und über Literatur gesprochen hat und über ja, Utopien und feministische Ideen. Warst du da am Anfang mit dabei auch? Bei der ich war immer mal mit dabei, aber nicht regelmäßig. Okay. Nee, genau. Wie oft sind die im Tau? Also zweimal im Jahr. Jahr. Okay, genau. Das hat jetzt. Ja, ja, genau. Und letzte Woche war Amtrat Morgner, wäre 88 geworden, da war sozusagen am 21. Ne, ist es, da war sozusagen die letzte Tagerunde. Genau. Das war die 30. Die 30. Tagerunde. Und für die, die es nicht wissen, das Frauenzentrum Lila Villa ist auf dem Kassberg zu finden, in einschlägigen Kulturmagazinen findet man sicher den Ort. Ja, wir haben hier nicht internationales Publikum, zwei, aber Leute von überall, deswegen, ja. Okay. Genau. Aber kommt gerne mal zur Tafelrunde trotzdem. Wir haben sogar eine Person, die extra einen Tag eher gekommen ist, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Okay, schön. Ja, und wir haben eine Person, die den Irmtraut-Morgner Lesekreis in Leipzig in der Mona Lisa mitgemacht hat. Das ist schön, da war ich vor zig Jahren mit dem Film mal, genau, zur Diskussionsrunde. Ja. Genau, ja. Christel Hartinger, genau, die auf der rechten Seite. Christel Hartinger ist eigentlich die sozusagen die ganze Irmtraut-Morgner-Geschichte nach Chemnitz gebracht hat. Sie ist, also es kommt im Film auch ein bisschen raus. Es gibt auch ein Irmtraut-Morgner-Denkmal in der Stadtbibliothek, da kann man sozusagen auf einem Monitor verschiedene Zitate finden von Morgner, und ich habe auch ein bisschen in dem Film das dokumentiert, wie das Denkmal sozusagen entstanden ist. Genau. Und noch, wie war diese Kooperation, dass der Film entstanden ist? Kannst du das nochmal? Wie die Kooperation? Also es gab die Anfrage, ob ich sowas machen könnte, ob mich das interessieren würde, und dann hab ich geguckt, was würde mich interessieren, und dann haben wir die Drehorte, die es in Chemnitz gibt, wo sie dabei ist. Und dann habe ich ein paar Leute gefunden, die mit Irmtraut Morgner in der Schule waren, was irgendwie ganz lustig war. Genau. Und die Lila Villa hat sich ums Geld gekümmert, und so haben wir das machen können. Genau. Ja. Ja. Super. Dann würde ich sagen, außer du hast noch was zu sagen, dass wir. Vielleicht, du bist ja dann danach auch noch ein bisschen da, entweder hier in der großen Runde oder Bea ist da und ihr könnt Fragen stellen. Gucken wir dann mal. Ja, also mein Anliegen war sozusagen, im Tag morgen noch irgendwie so ein bisschen anzutriggern mit dem Film und ein paar Informationen zu kriegen und dann das weiter zu entdecken, was sie denn wirklich geschrieben hat. Genau, ja. Das war so mein Anliegen. Wer hat Irmtraut Morgner gelesen, würde ich jetzt mal kurz. Ah ja, doch, schön. Ja, genau. Und die anderen, die können sich definitiv noch raus was freuen. Keine Ahnung. Ja, also wirklich. Dann, sehr schön, vielen Dank, dass du da bist. Und ja, also hinterher sehr gern, ne? Ich bin da halt durch. Und, 77 Minuten geht der Film, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß gar nicht so genau mehr. Genau, ist echt lange her. Ja. Okay, dann viel Spaß. Jawohl, danke. Hat jemand eine Frage? Da ist eine Frage, ich komme mal. Zum einen die Frage, in dem Film ist der Blick ja auf ihr Aufwachsen gerichtet, auf die Jahre, die sie in Chemnitz verbracht hat, die ja eigentlich nur eine kürzere Zeit waren. Und warum ihr euch dafür entschieden habt, diesen Blick, also darauf den Fokus zu legen. Und dann noch gleich weiter, es gab ja dieses eine Archivmaterial vom WDR, was ihr gezeigt habt, diese Lesung. Ob es noch mehr Archivmaterial gibt, noch mehr, genau, was du dazu weißt. Genau. Also es gibt Archivmaterial zu Irmtraut Morgner. Ich glaube, es ist echt lange her, aber ich glaube, es war nicht finanzierbar, sozusagen, was wir da hätten bezahlen müssen. Das ist heutzutage auch überhaupt nicht finanzierbar, sowas. Aber es gibt mehrere Interviews mit Irmtraut Morgner. Ich weiß aber, dass wir ausgewählt haben, dieses Schnipsel wegen der Geschichte, die ich irgendwie so toll fand. Aber es gibt ja, Interviews noch mit ihr. Ich weiß noch nicht, wo man die einsehen kann, also das weiß ich jetzt nicht. Also es gibt in der Lila Villa ein kleines Archiv, da kann man vor Ort gucken. Aber online, glaube ich, ist da jetzt nichts. Genau. Und zur ersten Frage, warum Chemnitz? Natürlich ist die interessantere, die literarische, ne, Entwicklung sozusagen dann in Berlin passiert, also von Leipzig nach Berlin. Und auch der Wunsch, als Schriftstellerin zu überleben in der DDR mit dieser Zensur, da gibt es bestimmt eine ganze Ecke, die man da hätte erzählen können und auch müssen. Aber der Fokus war echt einfach auf der Chemnitzer Geschichte und auf den Anfängen, weil es gibt noch, naja, ich weiß gar nicht, so eine Art Spielfilm gibt es noch von Gabriele Scherer, der kam 3-4 Jahre vorneweg raus, eine Fernsehproduktion von 45 Minuten, der genau die Berliner Ecke sozusagen, die Lara Salmann sozusagen, ist oft in ihren Büchern ja als eine Triebwarenfahrerin, also eine S-Bahn-Fahrerin in Berlin, und das ist in diesem Film sehr toll dargestellt. Und dann dachte ich, ja, was können wir machen, was wäre eine Ergänzung zu dem, was es schon gibt. Und so kann ich nur empfehlen, diesen Film zu suchen. Also eine Kopie gibt es in der Lila Villa, wenn man sich das angucken will, kann man da hingehen und das bestimmt sichten. Aber ich weiß nicht, ob es diesen Film online gibt, wahrscheinlich in irgendeinem österreichischen Archiv zu finden. Das war damals eine österreichische ORF-Produktion, genau. Wie heißt der? Der heißt, tja, Ursula, wie heißt dieser erste Film? Ich habe es gerade gesagt, aber jetzt... also Gabriele Scherer hat den gemacht, diesen Film. Genau, wir können auch nochmal E-Mails austauschen, dann schicke ich das irgendwie nochmal in die größere Runde, wenn das gewünscht ist. Genau. Eine Frage, sondern ich wollte es nur noch mal bestätigen, also dass wir versucht haben, das, was wir von Irmtraut Morgner noch aus Chemnitz festhalten können, in dem Film festzuhalten, also die, eben halt die Mitschülerinnen, das fand ich ganz wichtig. Wir sind ja auch in den Marmorpalast eingedrungen unter Lebensgefahr und der steht ja heute überhaupt nicht mehr da. Und also... das wollten wir einfach festhalten, was es so aus Chemnitz noch an Splittern gibt. Und ja. Ja, es war irgendwie auch toll, dass in der Schule immer noch diese alten Bänke da drin sind. Also das ist doch ein Geschenk. Also ich meine, 2008 und die waren 1948 dort. Also es ist doch irgendwie echt lustig. Ja, voll schön, dass... du das gerade nochmal gesagt hast mit dem Marmorpalast, weil irgendwie geht es. Was? Echt? Achso, okay. Ja. Ja, oder genau, ich weiß das nicht gerade. Aber wie war das für euch? Also ich glaube, oder beziehungsweise so rumgefragt, diese Chemnitzer Spezifik mit diesem extremen Rückbau und dass so Orte so richtig verschwunden sind, also nicht nur ein bisschen, sondern komplett weg. Das kommt ja in der Ästhetik des Films auch sehr zum Tragen. Also einerseits eben so quasi das konservierte und gerettete Agricola-Gymnasium und andererseits aber so Nicht-Orte oder auch Orte, ja, der, an denen sich ja auch sozusagen eine Geschichte nach 89 zum Beispiel ablesen lässt. Und ich denke mal, dass das auch eine bewusste Entscheidung von euch war, diese Orte auch in ihrer Zerstörung oder Versehrtheit oder auch Verwahrlosung zu zeigen. Und also ob ihr oder du oder ihr genau nochmal sagen könnt, was ihr damit verbindet, also mit dieser Bildebene von vielleicht auch sowas wie Post 89 in Bezug auch zum Beispiel auf Irmtraut Morgner oder so, die ja sehr, sehr früh gestorben ist, also die ja schon 90 nicht mehr da war und dann sozusagen das Ende vom Lied nicht mehr so richtig bezeugen kann. Ja, genau. Also das war ganz, ganz interessant, weil als die erste Tafelrunde kam, war in der Lila Villa, da stellte sich raus, dass die Bücher von Irmtraut Morgner nur noch antiquarisch zu haben sind. So 1990 hat sich niemand um feministische Ideen in der DDR gekümmert. Es war einfach, es gab nichts. Und man hat zu ihrem 70. Geburtstag, glaube ich, kein einziges Buch veröffentlicht. Also es gab nichts, es wurde nichts, einfach es war weg. So. Und das war sowas, was ich irgendwie ganz interessant fand, in diesem Bogen, dass die halt sozusagen ihr literarisches Wissen durch antiquarische Bücher sozusagen hatten. Dass Irmtraut Morgner ja selbst da so einen Koffer mit Reklamhefte gefunden hat, was ich schon irgendwie ganz, ja, also dieses Antiquarische sozusagen. Und dann, ich habe jetzt nicht mehr ganz, es kam nur jetzt kurz zum Schluss, im Film diese Irmtraut Morgner Straße, diese Benennung, ich habe jetzt das Datum leider, es ist einfach, ich habe das nicht gemerkt, aber wo wir 2008 dort waren, da gab es diese Straße schon und so sah die aus, 2008, und die hieß Irmtraut-Morgner-Straße. Heute weiß ich, ich hätte mal eine Naheinstellung vom Irmtraut-Morgner-Schild machen müssen, habe ich nicht gemacht zu der Zeit, frage nicht, aber man macht ja auch, wie gesagt, Filme, ne, so, und lernt dabei. Also 2008 sah diese Straße so aus, sie hieß Irmtraut-Morgner-Straße und es war vor ein paar Jahren dort sozusagen, vielleicht 2004 oder 2005, ein Investor, der die ehemalige Russenkaserne sozusagen angefangen hat zu bauen. Und dann war es Geld alle. Und so sah es dort aus. Und ist es nicht bitter, die Straße heißt Irmtraut-Morgner-Straße und es ist halb fertig, genau wie ihre Bücher sozusagen irgendwie nur noch so halb zu sehen sind und irgendwie die Inter. Und das fand ich eine sehr interessante Ebene da drinne. Ja, deswegen habe ich da auch angefangen in diesen halbfertigen Häusern. Jetzt, wenn man, also ich war lange nicht dort, muss ich ehrlich zusehen, aber ich google Irmtraut-Morgner-Straße, sind ganz schön teuer, die Wohnungen dort. Also es ist fertig saniert, aber wie die Straße aussieht, weiß ich jetzt nicht. Was mir jetzt so erst im Film bewusst wurde, in den Interviews, die ihr geführt habt, dass irgendwie dieser Teil von Laura in der Salman-Reihe, wo sie so ihr Aufwachsen beschreibt, dass es da ja schon viele Punkte gibt, die anscheinend sehr identisch oder sich auf das Aufwachsen von Irmtraut Morgner beziehen. Und ich habe mich jetzt noch gefragt, wie das für euch war, das, also wusstet ihr das vorher oder war das auch ein Entdecken davon? Das heißt ja nicht, dass Laura jetzt irgendwie Irmtraut Morgner ist, aber dass irgendwie sie da schon sehr teilweise das so, also sehr eng verwoben war mit ihrer eigenen Biografie und wie das euren Blick oder dann irgendwie das Film irgendwie auch verändert hat. Das genau, natürlich habe ich da drin auch nach Chemnitz-spezifischen Szenen gesucht, aber es ist natürlich Literatur. Ne? Was jetzt wirklich im Detail ist, das lässt sich ja, ohne sie befragen zu können, einfach nicht rekonstruieren. Ne? So. Und auch die Erinnerungen von den Mitschülern, also ich meine, die sind alle 70 gewesen, das, also wir wissen ja selber, Erinnerungen verschieben sich auch ein bisschen, ne? So, also das lässt sich ja auch nicht hundertprozentig festmachen, wie das alles gewesen ist, genau. Aber ja, also ich fand da, dass in vielen ihrer Bücher Chemnitz irgendwie eine Quelle ist, um Personen zu beschreiben, also um wirklich, also der Vater, der da Lokführer ist und sehr penibel und genau und handwerklich, ne, das merkt man auch bei ihr, dass sie wirklich ganz genau die Sachen bis zum Ende führt und schreibt und ja, ich denke einfach, dass diese Jahre in Chemnitz für ihre Literatur sehr, sehr wichtig waren, so habe ich das gefunden, genau. Und wenn man das Gymnasium sieht und diese Kuppel da oben, ne, also auf der einen Seite heißt, die haben sich da oben getroffen, auf der anderen Seite weiß man es aber nicht, ob sie sich wirklich da oben getroffen haben oder ob es eine Etage weiter unten war. Ne? Aber es macht sich natürlich im Roman schöner, wenn es die Kuppel ist, ist ja ganz klar. Also ich meine, das, da wollte ich so ein bisschen andeuten, dass man das nicht ganz so eins zu eins lesen kann. Genau. Naja, sie hat ja auch den Roman geschrieben, immer Gustav, der Weltfahrer, und das spielt ja in Chemnitz. Also da merkt man, das ist sozusagen ihre Heimat. Und von daher fand ich es wichtig, dass wir so ein paar Punkte da festgehalten haben. Aber wie gesagt, man darf Irmtraut Morgner nicht auf Chemnitz reduzieren. So, das ist wirklich, ich sehe das wirklich als einen Anfang, um sich weiter zu informieren über Morgner und Und die ganze Berliner Geschichte ist sozusagen ja in den Romanen genauso drin zu finden, wie die Chemnitzer Sache. Genau.